Deutschlandfunk Kultur Interview. Seit mehr als 10 Jahren hält ein Thema die Städte in Europa in Atem, nämlich was wir einatmen, wie viel Gift wir einatmen, wie viel Stickoxide, wie viel Feinstaub, ausgelöst durch Grenzwerte, die eben an vielen Stellen regelmäßig überschritten werden. Bisher hat sich alle Debatte darauf konzentriert zu klären, wie wir es hinkriegen, diese Grenzwerte einzuhalten. Jetzt nimmt die Debatte eine andere Wendung, ausgelöst durch mehr als 100 deutsche Lungenfachärzte, die die Grenzwerte selbst und ihr Zustandekommen in Frage stellen. Sekundiert wird das Ganze heute politisch von einem Bundesverkehrsminister, von Andreas Scheuer, der nun nochmal eine Debatte führen will über die Grenzwerte. Eine sachliche Debatte, so sagt er es. Der Journalist und Autor Alan Posener ist mein Gast im Deutschlandfunk Kultur. Herr Posener, das wäre ja zu schön, um wahr zu sein. Wir haben gar kein Problem mit der Luft, nur zu strenge Grenzwerte. Ja, ich meine, es sind etwas über 100 Fachärzte von 4.000 in Deutschland. Das muss man sehen. Und sie werden immer bei jedem Berufsstand eine Anzahl von Leuten finden, die vom Konsens abweichen. Aber das stellt die Faktenlage nicht in Frage. Und ich fand besonders empörend, dass Ärzte sagen, da ist noch keiner an Feinstaub gestorben. Sie könnten mit dem gleichen Argument sagen, da ist noch niemand an Zigarettenrauch gestorben, weil sie es im Einzelfall sowieso nicht nachweisen können. Genau, das ist übrigens eines der Argumente dieser Forscher, die sagen, also auch bei den Zigaretten ist es, natürlich, es gibt Krebstote, Lungenkrebs und dergleichen durch Zigaretten, aber es ist eben beispielsweise nicht das Stickstoffdioxid, das die Raucher tötet. Nein, das ist auch bei den Rauchern, sind es Feinstaubpartikeln in der Luft. Und wie gesagt, man kann ja bei keinem einzigen Raucher nachweisen, dass es das Rauchen war, sondern man weiß einfach statistisch, dass Raucher eher an Lungenkrebs und an Blasenkrebs und anderen unangenehmen Dingen erkranken. Und so ist es ja auch bei diesem Feinstaub. Über Grenzwerte kann man immer diskutieren. Es sind aber statistische Dinge. Wir wissen, sagen wir, junge Mann wie Sie, vielen Dank. Hat nicht so ein Problem damit, aber ältere Leute, Asthmatiker, ganz kleine Kinder, bei denen wirken diese Staubpartikel, diese Feinstaubpartikel halt statistisch gesehen, verschärfen sie die Krankheiten, die sie haben. Und die Frage ist doch immer, wie steht eine Gesellschaft zu den Schwächsten? Mhm. Also zu den Asthmatikern, die keine Lobby haben, zu den kleinen Kindern, zu den Alten. Und ich persönlich, obwohl ich von einer, sagen wir, industriefreundlichen Zeitung für die arbeite, die bin Welt. Der Meinung, bin trotzdem der Meinung, wenn die Frage ist, weiter Diesel verkaufen oder Asthmatiker schädigen, dass das gar keine Frage ist. Natürlich müssen dann eben die Feinstaubwerte rauf und notfalls müssen die Autos aus dem Verkehr gezogen werden. Ich finde interessant an diesem Vorstoß, zu welchem Zeitpunkt er kommt. Denn ich habe es ja anfangs gesagt, das sind Grenzwerte, die ja nicht seit gestern gelten. Die Europäische Union hat sie vor über 10 Jahren letztendlich etabliert, nach langen Diskussionen auch. Das kam ja nicht über Nacht, obwohl es bei manchen so ankam, als sei es über Nacht gewesen, weil sie die Prozesse vorher nicht verfolgt haben. Damit jetzt zu kommen, sieht natürlich wirklich so aus, okay, wir haben eine politische Situation, in der wir das nicht hinkriegen. Wir sehen diese Grenzwerte, wir schaffen es nicht oder zumindest in der Abwägung dessen, welchen Preis wir bereit sind zu zahlen, um es zu schaffen, würden wir sagen, wir schaffen es nicht. Und jetzt fängt diese Diskussion an um Grenzwerte, dass man sie verschiebt. Ich habe dabei einen interessanten Gedanken von Ulrich Beck im Kopf, der Soziologe, der ja schon vor vielen Jahrzehnten, glaube ich, muss ich mittlerweile sagen, mit Risikogesellschaft ein interessantes Werk vorgelegt hat, in dem er die Grenzwerte auch nochmal anders interpretiert hat oder anders erklärt hat. Grenzwerte, sagt er, sind letztendlich die Grade der Vergiftung, die wir uns zugestehen in der Gesellschaft, genau. Wo wir sagen, das ist noch in Ordnung. Genau. Das ist ja jetzt wirklich politisch interessant, ob eine Debatte in Gang kommt, wo wir sagen, wir müssen offenbar den Grad der Vergiftung, das, was wir uns zugestehen, erhöhen, weil der andere Preis zu hoch ist. Ja, das und das ist natürlich eine legitime Diskussion im Sinne von Beck. Wir leben ja mit vielen Risiken, solchen Grenzwerten. So und so viel Autobahntoten, so und so viel oh ja, komme ich gerade auf kein anderes Beispiel, aber jeder ganz für sich, also jeder Fortschritt hat natürlich, sagen wir, Luft in Büros, keine Ahnung. Früher war es vollkommen tolerabel, dass Leute in Kneipen geraucht haben. Ich habe in verrauchten Kneipen gesungen und so weiter. Man hielt das für möglich, jetzt haben wir eine andere Auffassung davon. Und in der Tat, es ist eine gesellschaftliche Entscheidung. Wir sind sensibler geworden. Und ist die Frage, wollen wir so sensibel bleiben? Ist das der richtige Weg oder sollten wir zurück aus den Gründen, die Sie genannt haben, weil vielleicht die Autoindustrie nicht so schnell dabei ist, die Autos nachzurüsten, aus dem Verkehr zu ziehen, neue Mobilitätskonzepte zu entwickeln? Ein anderer Aspekt, den ich dabei spannend finde, und der besorgt mich eigentlich eher. Bisher hatten wir ja, zumindest war das so meine Wahrnehmung, in Europa, in Deutschland eine Situation, in der wir in politischen Diskussionen doch einigermaßen auf die gleiche Faktenbasis zugreifen konnten. Also anerkennen konnten, es gibt da gewisse Kenntnisse, Ergebnisse. Es gibt zum Beispiel den Klimawandel. In den Vereinigten Staaten sehen wir ja schon seit langem, dass es diese Grundlage nicht mehr gibt. Und ich fürchte fast, eine solche Debatte könnte schon ein kleiner Vorbote dafür sein, dass wir uns möglicherweise in diesen aufgeheizteren Zeiten nicht mal mehr auf das einigen können. Ja, beim Klimawandel ist ja schon lange der Fall, dass so viel publiziert wird dazu, dass die einfachen Grundfakten irgendwie außer, also hier ist das Verschwinden des Gletschers zu übertrieben dargestellt worden. Dort fällt ganz viel Schnee und angeblich soll es immer werden, wärmer werden. Wie kann dort mehr Schnee fallen? Jetzt haben wir kalte Tage, also gibt es keinen Klimawandel und so. Man wird so eingedeckt mit Informationen. Man nennt das in der Werbesprache Fische ertränken. Der Konsument, die Konsumentin wird mit so viel Fakten eingedeckt, dass sie nicht mehr die einfachen Fakten klar von den, sagen wir, Nebensächlichkeiten entscheiden kann. Das Ganze geht in so einem Rauschen unter und dann sagt man, ach, es kann sowieso niemand das genau entscheiden. Und wenn wir uns von Fakten verabschieden, ja, gab es den Holocaust, gab es den nicht. Ist die Erde rund, ist sie nicht. Sind die Amerikaner zum Mond geflogen, sind sie nicht. Gibt es den Klimawandel, gibt es sie nicht. Haben die Menschen Anteil dran, haben sie nicht. Ist unsere Lunge vollkommen unempfindlich dagegen, wenn wir ständig Staub, Feinstaub einatmen oder nicht? Also irgendwo müssen wir uns in der Moderne, ja genau, wie Sie sagten, auf Fakten einigen und nicht ständig unterstellen, irgendjemand tue etwas mit einer schlimmen Absicht. An dieser Stelle kann ich nur empfehlen, das können wir hier in einer Diskurssendung, wie wir sie machen, so nicht liefern. Aber wir können natürlich darauf verweisen, dass viele genau das überprüft haben, was diese Lungenforscher da jetzt vorgetragen haben, unter anderem Kollegen von der ARD, von Hart aber Fair, da gab es ja vor zwei Tagen diese Diskussion dazu. Das kann ich nur sehr empfehlen. Da wurde sehr genau geguckt, was man weiß, was man nicht weiß und auch mancher Graubereich zugelassen. Die gibt es ja natürlich, dass man manche Sachen auch nur vermuten kann.